Gottesdienst erblickte ich sie. Sie sah mich an und ich hatte weiche Knie. Sie lächelte und ich war hin. Mein Herz blieb stehen, ich verlor jeglichen Sinn. Ich trat heran und sprach sie an. Du bist eine Frau und ich bin ein Mann. Das kam nicht an, sie sagte dann. Ist die Frau, die ich gern hätte. Und dabei denk ich nicht einmal nur ans Bett. Ihre Figur, obwohl verhüllt, hat meinen Kopf mit Fantasien angefüllt. Ich gab nicht auf, ein zweiter Anlauf, und ich nahm dann erneut meinen Kopf in Kauf. Ich kam nicht an, sie sagte da. Meine Schwester Giselda, doch es ist wahr. Schwester Giselda, warum, weshalb, wieso musst du denn Nonne sein?